Hallo und herzlich willkommen zu Oh, der Kurzform von Ach. Wie immer, suchen wir eine Person. Die Person ist interessant. Mit 10 Hinweisen. Die Person lebt nicht mehr. Doch wer wird's erraten? Dominik, Jürgen, Philipp oder ihr, liebe Zuhörende? Die Spannung steigt. Und nun kann sich der Vorhang lüften und die Folge beginnen. Und die Folge ist die Kurzform von Ach. Die Kurzform von Ach. Die Kurzform von Ach. Na, nochmal alles neu, weil schaut ganz anders aus. Wir spielen heute nicht zu dritt, ach, und deswegen werden auch weder Dominik, Jürgen noch Philipp das Ganze erraten, sondern vielleicht Leute aus unserer Community. Und so haben wir hier in unserem kleinen virtuellen netten Studio neben den altbekannten Nasen eingeladen den Bench. Guten Abend. Den Josh, den einzig waren. Morgen. Den Dominik. Hallo. Und nein, das ist nicht unsere Lordschaft. Und Tom. Hi. Und da haben wir jetzt eine wunderbare kleine Raterunde, sodass wir jetzt auch wieder Ach spielen können. Aber mit Gästen, ist das nicht schön? Das ist so verrückt. Ja. Und wer soll das jetzt beurteilen, ob das schön ist tatsächlich? Der Jürgen, also, würde ich sagen. Der Jürgen. Ich darf das am Ende beurteilen, das ist gut. Das ist die fantastische Gelegenheit, aufmerksam zu machen. Wie haben diese vier fantastischen Menschen es geschafft, hier mit uns in dieser illustren Runde zu verweilen? Die sind nämlich auf der Acht-Terrasse. Und wie kommt man dahin? Das ist quasi unsere Community, die wir anbieten. Für all die, die uns unterstützt haben oder aktuell unterstützen, die uns Folgen geschickt haben, die uns finanziell etwas zugutekommen lassen. Und Jungs, bestätigt mal, es ist eigentlich ganz witzig bei uns auf dem Server, oder? Auf jeden Fall. Ja, klar. Ja. Okay. Also, wir trauen was ihr natürlich nicht seht, die üblichen Pistolen an den Köpfen. Genau. Dominik, das war jetzt auch der Interviewfehler Nummer 1. Du darfst keine geschlossenen Fragen stellen. Außer du hast Markus Lanz. Ja. Lanz. Beim Thema Spaß, wir zu dritt hatten wir nämlich neulich keinen Spaß. Ja, wir haben nämlich beschlossen, dass wir die A-Folgen, wie sie denn in den letzten Monaten so waren, in der Form jetzt nicht mehr ganz so weitermachen wollen, weil wir nämlich gemerkt haben, es ist zwar witzig, wenn wir lustige Figuren haben, aber bisweilen kann es doch etwas dröge werden, wenn man dann so gar keine Chance hat, quasi die Person zu erraten. Wir haben euch ja schon ein paar Mal gefragt, so ungefähr, auf was ihr Bock habt. Und da kam mir das Feedback ganz deutlich zurück. Ja, auch gerne unbekannteren Personen. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir dann in solchen Fällen auch gerne mal das ein bisschen weiter aufmachen. Weil das erhöht nämlich dann die Chance, dass die Person auch erraten werden will. Und vielleicht, nur vielleicht, macht es ja unseren Hörerinnen und Hörern auch Spaß, ein bisschen mitzuraten. Wir werden sehen. Deswegen nehmen wir jetzt tatsächlich eine Folge noch ein weiteres Mal auf. Und ich kann euch sagen, dass die Folge einfach zu erraten sein wird. Aber da war das Kind schon im Wasser gefallen. Das, nicht in der Brunnen, wird, sondern ins Wasser. Das wird super. Nein, also ganz im Ernst, es wird großes Kino und ich und meine beiden Mit-Podcasts, wir freuen uns sehr, dass wir hier so viel Besuch haben. Nicht schüchtern sein, Jungs. Das ist immer das große Problem, dass Menschen am Anfang sich denken, oh mein Gott, ich habe Angst, irgendwas zu sagen, weil es könnte ja falsch sein. Das große Geheimnis ist einfach loszulassen und einfach mal loszuraten. Da kommt Spaß auf. Ich sag's, wie es ist. Also jetzt nur mal so spekuliert, sprich, das sind jetzt eventuell Filmcharakteren, die sterben oder irgendwelche B-Liga-Fußballer aus den 50ern. Ach so, nein. Ich habe jetzt kurz überlegt, nein, also tatsächlich, die Folge, die jetzt kommen wird, ist ziemlich bekannt. Die Leute sind ziemlich bekannt, ehrlich gesagt. Da waren wir dann schlicht und ergreifend einfach nur noch auf dem Schlauch gestanden. Genau, setzt uns ruhig noch ein bisschen unter Druck. Ja. So, muss da gerade noch jemand irgendwann ins Telefon oder geht's los? Ja, es geht los. Also ich möchte da noch ein, zwei Dinge kurz ergänzen. Zum einen kann ich mir kaum vorstellen, dass Dominik sich überhaupt noch daran erinnert, um wen es hier geht. Also ich kann direkt weitermachen. So viel dazu, ja. Zum anderen ist es tatsächlich, es ist, glaube ich, schaffbar. Es ist so eine Art, machen wir doch, es ist so eine Art Qualifikationsrunde, ja. Also wenn das jetzt nicht erraten wird in einer gemeinschaftlichen Anstrengung, dann hat es hier, glaube ich, alles keinen Sinn. Wow. No pressure. Das heißt, no pressure. Mit uns scheitert no pressure. Eventuell. Ah. Mhm. Okay, kein Druck. So, und gut. Genau. Nein. Ihr dürft es zu Grabe tragen, denn wir hätten uns das nie getraut. Na, jetzt, wo das Kind schon mal im Wasser liegt, so, vielen Dank an meine Schwester, und sollte ich mich irgendwo mal verlesen, dann liegt es daran, dass ich die zusammengeknüllten Papiere tatsächlich wieder entknüllt habe. Erstens, wer sind wir? Ihr sucht heute zwei Personen. Geboren in Bayern bzw. Niedersachsen, stammten wir aus einfachen Verhältnissen und wurden streng erzogen. Marianne und Michael? Das ist eine schöne. Marianne und Michael schulden meinem Vater noch 5 Mark für einen. Ernsthaft. True story. Aber sind die schon tot? Der Michael damals bei uns im Dorf auf der. Also so, hol mir Kippen für mich, oder? Ernsthaft, jetzt warte, lass mich so 2000 Seelenkaff Kirchweih. Auf jeden Fall muss das irgendwann in den 60er Jahren, Mitte der 60er gewesen sein, dass die da irgendwie auf der Kirchweih aufgetreten sind oder so, als sie halt noch nicht so die fetten Stars waren. Und dann hat der Michael zu meinem Vater, dem Jungen, gesagt: So, geh, buh, hol mir mal Mask, kriegst nachher das Geld. Und das hat er niemals gesehen, das Geld. So, 5 Mark. Wow, und das von einem Volksmusikant, der jetzt im Fernsehen steht. Das ist ja der ultimative Diss. Boah, also, wahrscheinlich habe ich jetzt voll die Lawine losgetreten, ja. Dominik, warum steht es nicht in deinem LinkedIn-Profil? Ja, mein Vater Marianne und Michael schulden meinem Vater 5 Mark. Das finde ich großartig. Soll ich das jetzt einfach live umstellen? Das wäre großartig. Ich bitte darum, mit Screenshot. Also ich tippe jetzt mal kurz im Hintergrund, ja. Ja, und das Screenshot ist dann das Bild zur Folge. Die wichtige Frage ging jetzt ein bisschen unter. Leben die noch? Na, ja. Marianne und Michael oder die zwei Gesuchten? Also Marianne, die zwei Gesuchten, da bin ich mir relativ sicher, dass die nicht mehr leben. Ich mach dann mal weiter. Also streng erzogen in Bayern. Gut. Streng erzogen in Bayern. So kennt man ja. Also das ist ja normal. Zweitens, wir lernten uns auf einem Schiff kennen. Na, das macht es ja viel besser. Klingt leichter, oder? Behalten, ne? Da fallen schon einige raus jetzt so im Hintergrund. War das Schiff auch die Todesursache, oder? Eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht so ganz, wie ich darauf antworten soll. Der eine hieß nicht Jake. Der Jürgen muss ja die Fragen beantworten. Ich weiß es ja nur zufällig. Ich bin immer noch, ich glaube immer noch, dass du hier pokerst, Dominik. Ich bin nicht sicher, ob du es wirklich weißt. Siegfried und Roy. Also könnt ihr sein. Ah, sorry. Ding, ding, ding, ding, ding. Ah, wow. Da hat jemand in den Hintergrund geguckt. Nein. Und damit hast du es einen Ratezyklus vor mir, glaube ich, erraten. Hey, wow. Von daher, du darfst den T-Shirt drucken mit ich errate Dinge schneller als Philipp. Aber wie bist du da jetzt drauf gekommen? Hast du dein Hirn quasi nach Paaren abgesucht? Ja, nee, ich glaube vielleicht über Niederbayern, weil ich komme ja selber aus Niederbayern und und diese Kombination, also dass sie eben nicht jetzt quasi aus dem gleichen Dorf oder so kamen, sondern eben sich da erst getroffen und eben auf dem Schiff eben Unterhalter, das war dann eben so mein Hinweis. Also wahrscheinlich waren die ja beide als Zauberer unterwegs oder so, keine Ahnung. Ja, das werden wir jetzt noch weiter erfahren. Genau. Also ich glaube auch, das mit dem Paar an sich ist schon eigentlich sehr, sehr viel verraten. So, da glaube ich, kann man eigentlich auch bei Hinweis 1 schon fast drauf kommen. Aber ich hätte, glaube ich, gar nicht gewusst, dass die gestorben sind. Das ist ja gar noch nicht so lange her. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, da kommen wir gleich hin. Ich lese einfach mal den Rest noch vor. Drittens. Unsere Liebesbeziehung ging in die Brüche, beruflich und freundschaftlich blieben wir ein Paar. Viertens ist mein Lieblingshinweis, finde ich spektakulär. Wir waren Gäste bei Leni Riefenstahls 100. Geburtstag. Und das hast du nämlich schon mal in der Folge erwähnt gehabt und deswegen bin ich damals drauf gekommen. Ich habe das nicht erwähnt. Also das kann mich da auch nicht dran erinnern, ob dir gefallen ist, das ist langsam aber ein Running Gag. Das sagt ja nichts. Dann war es in der Bonusfolge, dass Leni Riefenstahl zu erraten war und da war eben das zur Beerdigung Siegfried und Roy da waren. Das wäre theoretisch möglich, aber wir waren, Leni Riefenstahl hatten wir mal in der Folge mit dem Hitler-Groupie. Da wurde die mal am Rande erwähnt, aber da ging es nicht so weit um Leni Riefenstahl. Nein, wir haben die Leni Riefenstahl hatten wir schon mal als A-Folge. Ja, ja, genau, da könnte es vielleicht gewesen sein, das mag sein. Das ist die Podcast-Demenz. Das ist die Podcast-Demenz. Ja, ihr macht immer 200 Folgen Podcast, dann möchte ich mal wissen, ob ihr noch wisst, worum es in Folge 1 ging. Aber tatsächlich, das weiß ich noch. Folge 1 ist die einzige A-Folge, die ich noch weiß, glaube ich. Echt? Ich wüsste hier Alex jetzt auch nicht. Oder meinst du die Folge 00? Ne, ist doch ja, das weiß ich auch noch. Aktuell, oder? Mit dem U-Boot? Achso. Nee, Moment. Du meinst jetzt A oder A? Ich meinte jetzt die Bonusfolgen tatsächlich. Achso. Ja. Was war denn die erste? Das war Peter Steiner. Oh, okay. Nicht mehr. Also ja. die für mich ewig im Kopf bleiben wird einfach Freddie Mercury sein. Da war was. Ja. Also Herr Kraus, die weiteren Hinweise? Fünftens. Wir starben innerhalb weniger Monate an verschiedenen Krankheiten. Sechstens. Unser letzter Wohnsitz Little Bavaria hat eine Kapelle mit bayerischem Zwiebelturm, der nach unseren Vorgaben spezial angefertigt wurde. Dieser Wohnsitz befindet sich nicht in Deutschland. Ist der Zwiebelturm bayerisch? Ich für mich ist das was aus dem Osten, also aus nicht Ostdeutschland, sondern noch weiter Osten. Nö, wenn du die ganzen katholischen Kirchen anschaust, die haben doch alle die Zwiebel drauf. In Bayern. Achso, es ist aber nicht diese Zwiebelform. Ist es damit was anders gemeint, oder wie? Na doch schon, die Zwiebelform, oder? Aber so dieses Zwiebelform-Dach, das ist doch so. Also das ist für uns Norddeutsche immer das Zeichen, dass man in Süddeutschland ist, wenn man die Zwiebeltürme findet. Ah. Also ich glaube, ich muss dann mal im Anschluss an diese Aufnahme noch ein Foto von unserer katholischen Kirche teilen. Das ist einfach nur, das sieht aus wie eine Waschtrommel. Also da sehe ich keinen Zwiebelturm. Grüße geht raus an Lilly, die den Zwiebelfunk hat, einen Podcast über die Zwiebelstadt Esslingen. Oh, was? Esslingen ist die Zwiebelstadt? Okay. Ja. Bei denen gibt es auch so schokolierte Zwiebeln und so Dinge. Also ich glaube, Regel das ist 95 eher Zwiebelform als Zwiebelinhalt, aber ja. Müsste ich gerade mal gucken. Wir haben ja hier die Krautstadt Merkendorf in der Nähe. Da gibt es den weit bekannten Krautautomaten, also wo du wirklich nachts von der Autobahn runterfahren kannst und dir Sauerkraut aus dem Automaten ziehen. Finde ich spektakulär. Vielleicht gibt es da auch einen Podcast drüber. Das fände ich spektakulär. Ah, ja. Das fände ich gut. Ich wüsste vor allem gerne, wie viele Leute hinfahren so, ich habe gehört, hier kann man Kraut aus dem Automat ziehen. Ja, hier, Sauerkraut. Ach so. Ach so. Sie verstoßen gegen die Ausgangssperre. Ja, ich brauche noch Kraut. Ja. Alles gut. Siebtens. Sarmoti. Gesundheit. Hat mir zum Beispiel auch überhaupt gar nichts gesagt. Sarmoti. Aber jetzt kann ich es ja sagen, das wird das nämlich am Ende aufgeklärt. Nee, Sarmoti war das Zauberwort. Das steht für Siegfried and Roy Masters of the Impossible. Also das war quasi das Simsalabim. Oder das Abracadabra. Okay. Ja. Wusste ich aber auch nicht. Achtens. Wir vereinten unsere beiden Leidenschaften und hatten erste Auftritte auf Kreuzfahrtschiffen. Es folgten eine Europatournee und ein Auftritt vor Fürstin Grazia Patrizia von Monaco, der als unser internationaler Durchbruch gilt. Neuntens. Wir besitzen einen Stern auf dem Walk of Fame, sind Mitglied in der German American Hall of Fame, bekamen in 5 aufeinanderfolgenden Jahren einen Preis für die beste Produktion des Jahres, sowie eine goldene Kamera, ein Bambi, das Bundesverdienstkreuz und zahlreiche andere Ehrungen. Unsere Lebensgeschichte wurde im IMAX 3D-Format verfilmt, wir hatten Cameo-Auftritte in mehreren Kinofilmen und arbeiteten mit Michael Jackson. Also mir fehlt jetzt da noch der Asteroid, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist keine komplette Biography, wenn das fehlt. Ja, du hast einfach, du hast nicht alles erreicht, wenn du nicht, wenn nicht irgend so ein Stück Stern nach dir benannt ist. Zehntens, während unserer 30-jährigen Bühnenpräsenz in Las Vegas sahen über 25 Millionen Menschen unsere Shows. Wir züchteten weiße Königstiger und setzten uns für die Erhaltung ihrer Art ein. Aufgrund eines Vorfalls während einer Show beendeten wir unsere aktive Bühnenkarriere. Unser auf gut 100 Millionen Euro geschätztes Vermögen floss in eine Stiftung für weiße Tiger. Wir sind Siegfried und Roy. Naja, ich würde sagen, wir waren. Aber ich habe hier noch kurz was zum Ableben, der Vollständigkeit halber. Siegfried Fischbacher, am 13. Juni 1939 geboren in Rosenheim, verstorben am 13. Januar 2021 in Las Vegas an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also jetzt gerade erst vor wenigen Wochen sozusagen. Und Roy Horn, geboren 1944 und gestorben am 8. Mai 2020 in Las Vegas infolge einer Erkrankung an Covid-19. Also auch brandaktuell. Es ist uns sehr wichtig, dass wir aktuell sind. Ich stelle mir gerade eine Crossover-Folge von den Rosenheim Cops mit dem Leben von Siegfried und Roy vor. Ich muss anschauen. Aber echt, der Covid-19. Bekannte von mir ist. Ja, ich glaube, dass der typische Fall von Wahrheit schon sehr geschwächt. Mhm. Das war ja derjenige, der quasi durch den Tigeranfall verletzt war schon, oder? Oder war es dann? Ach ja, ich hab ja auch noch was über den Tigeranfall, ja. Tatsächlich war das Roy, ja. Während einer Show am Vorabend seines 59. Geburtstages wurde Roy vom Tiger Manticore im Genick gepackt und schwer verletzt. Ärzte vermuteten, dass durch den Biss ein Schlaganfall ausgelöst wurde. Roy blieb infolge teilweise gelähmt. Roy selbst beteuerte stets, dass er zuerst den Schlaganfall erlitt, der weiße Tiger spürte, dass etwas nicht stimmte und ihn daraufhin am Nacken packte, um ihn von der Bühne in Sicherheit zu bringen. Na, sonst hätten sie den wahrscheinlich eingeschläfert. Haben die den nicht trotzdem eingeschläfert? Der konnte den so retten. Echt? Krass. Ich hab das auch im Kopf, ja, dass er den da irgendwie noch geschützt hat durch seine Aussage. Ja. Aber, ja, schön. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich so die Frage, ob der jetzt heute als Erste-Hilfe-Tiger arbeitet. So als Lawinentiger. Nee, da würde man ihn nicht sehen. Aber mit so einem Fass um den Hals. Boah, wie geil wäre das, wenn du statt so einem Bernhardiner so einen Tiger auf der Alm hättest? Ja, aber wär wirklich, was Jürgen sagt, ist total richtig. Es wäre total verwirrend, weil der fliegt dann einfach nur so optisch einfach so ein Fass mit, keine Ahnung, Rum oder was auch immer. Oder eher Pina Colada oder sowas einfach in der Luft rum. Mit Pina Colada? Das ist aber echt die Frage, ob der erkennt, dass jemand einen Schlaganfall kriegt oder die Schlaganfälle auslöst. Du liegst so halb verschüttet in der Lawine und dann kommt ein weißer Tiger und bringt dir einen Pina Colada. Ich find's gut. Ich würde mich wieder einbuddeln. Also ich kann mir schlimmere Wege abzutreten vorstellen, tatsächlich, ja. Ja, also die gute Nachricht ist, ihr habt die Qualifikation bestanden. Ich bin sehr stolz auf euch. Das heißt, wir müssen jetzt zu schwierigeren Mitteln greifen. Ah. Was seufzt denn du da? Ja, schwierige Mittel. Achso, da muss man später doch leichen. Ja, wer möchte denn? Aber machen wir eine große Aufnahme oder? Nee. Ah, sagen, so. Liebe Hörenden, bleibt ihr dran. Hört dann das nächste Mal, wie es weitergeht. Und bis dahin sagen wir einfach kurz Tschüss. Weil gute Nacht, Josh, geht ja gerade nicht. Der ist ja hier. Das kriege ich. Nicht einschlafen, Josh. Nicht einschlafen. Nicht einschlafen. Bleib bei uns. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Ich habe gehört, da gibt es Pina Coladas. Oh, genau. Sehr nett. Nicht den Tiger streicheln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao.